Am Würstelstand. An der Würstchenbude. Obschon das strenge spanische Hofzeremoniell mit Ende der Monarchie abgeschafft wurde, sind die Österreicher durchaus sehr förmliche Menschen. Sie sagen am Morgen Guten Morgen, zu Mittag Mahlzeit und wenn sie zu Bett gehen, Gute Nacht. Der Österreicher legt selbst in den banalsten Alltagssituationen Wert auf gepflegte Umgangsformen. Hier ist Würstelturmtür. Süß. Eine Bummer, Einträge mit einem Bugel und einem 16er Blech. Tut leid, keine Hülsenheit. Na dann halt ein Flascherl. Aber schön kalt, wenn ich bitten darf. Und rasch, wenn ich bitten darf. Was nun der charmante Herr aus der Wiener Vorstadt seinem Gegenüber bedeuten möchte, ist standardsprachlich folgendes. Hier ist Würstelturmtür. Hör zu, Wurstverkäufer. Süß. Was kann ich für Sie tun? Reibuma. Gib mir. Eitriche. Eine gekochte heiße Wurst mit Käse gefüllt aus dem Westteil Sloweniens. Welcher früher einmal zu Österreich gehörte. Umgangssprachlich Käsekreiner genannt. Mit einem Bugel? Dazu ein Scherzerl, den Anschnitt oder das Endstück eines Brotweckens, eines länglichen Brotleibes also. Und ein 16er Blech. Und eine Dose Otterkringer Bier. Otterkringer Bier ist benannt nach dem 16. Wiener Bezirk mit Namen Otterkring, in welchem auch die gleichnamige Brauerei zu finden ist. Blech bezieht sich auf die Verpackung des Bieres. Der Kunde möchte also Dosenbier. Tut leid, keine Hülsenheit. Leider habe ich heute kein Dosenbier. Hülse bedeutet in Wien Dosenbier. Na dann halt ein Flascherl. Aber schön kalt, wenn ich bitten darf. Und rasch, wenn ich bitten darf. Na dann halt eine Flasche. Aber schön kalt, wenn ich bitten darf. Und rasch, wenn ich bitten darf. Der Wurstverkäufer ist nun irritiert, da der Kunde plötzlich versucht, Standardsprache zu sprechen. Diese ist für den Würsteldompteur, also den Wurstverkäufer, jedoch nur schwer zu verstehen. Za-a! Der Kunde bedeutet dem Wurstverkäufer mit Za-a, sich zu beeilen. Würde folgender Dialog von Seiten des Gastes standardsprachlich geführt werden, klänge dies etwa so. Hör zu, Wurstverkäufer. Süß. Gib mir eine gekochte heiße Wurst, mit Käse gespickt, aus dem Westteil Sloweniens, welcher früher mal zu Österreich gehörte, und dazu den Anschnitt oder das Endstück eines länglichen Brotleibs. Weiter würde unser Gast mit seiner Bestellung allerdings nicht kommen, denn spätestens jetzt bekäme er ungefähr Folgendes zu hören. Was willst denn du, Gescheiter? Der Wurstverkäufer fragt nun den Zugereisten, was er denn wolle, und bezeichnet ihn als Gschärter. Mit Gschärte bezeichnet man in Österreich, je nach Standort, alle Wiener oder alle Nicht-Wiener. Gschärte, standardsprachlich also Geschorene, meint die bäuerliche Bevölkerung. Leibeigene Bauern waren früher verpflichtet, kurzes Haar zu tragen. Soll ich die aufhutzen? Weiters fragt der Wurstverkäufer, ob er den Zugereisten abfotzen, also ihm Ohrfeigen verpassen soll. Putz die miteinander, Schmäh. Nun fordert er ihn auf zu verschwinden, da er seinen Schmäh, also Trick oder verblüffenden Kniff, leicht durchschaut. Reso an 50er Zwirn, hau die wird heißer, hupf in Gatschen, schlug erwöhn, du Fetzenschädel, du. Kurz und gut, er möge sich davonmachen. Schlussendlich dürfte wohl in diesem ersten Kapitel klar zum Ausdruck gekommen sein, wie wichtig in bestimmten Situationen die richtige Anwendung von Dialektausdrücken für Zugereiste sein kann.